Grenzenlos hören. Bayern 2. Hörspielpool. Dubliner von James Joyce. Aus dem Englischen von Dieter E. Zimmer. Die Schwestern, eine Begegnung. Die Schwestern. Es gab keine Hoffnung für ihn diesmal. Es war der dritte Schlaganfall. Abend für Abend war ich an dem Haus vorbeigegangen, es war Ferienzeit, und hatte das erleuchtete Fensterviereck studiert. Und Abend für Abend hatte ich es in der nämlichen Weise erleuchtet gefunden, schwach und gleichmäßig. Wenn er tot wäre, dachte ich, würde ich den Widerschein von Kerzen auf dem nunmehr dunklen Rollo sehen, denn ich wusste, dass zu Häupten eines Leichnams zwei Kerzen aufgestellt werden müssen. Oft hatte er zu mir gesagt, lange bin ich nicht mehr von dieser Welt, und ich hatte seine Worte für leeres Gerede gehalten. Jetzt wusste ich, dass sie wahr waren. Jeden Abend, wenn ich zu dem Fenster hinaufsah, sagte ich leise das Wort Paralyse vor mich hin. Es hatte immer seltsam in meinen Ohren geklungen, wie das Wort Gnomon im Euklid und das Wort Simonie im Katechismus. Doch jetzt klang es mir wie der Name eines übeltäterischen und sündigen Wesens. Es erfüllte mich mit Furcht, und doch verlangte es mich, ihm näher zu sein und sein tödliches Werk zu betrachten. Old Cotter saß am Feuer und rauchte, als ich zum Abendessen herunterkam. Während meine Tante mir meinen Haferbrei aufschöpfte, sagte er, als käme er auf eine eigene frühere Bemerkung zurück, »Nein, ich würde nicht gerade sagen, dass er...« Aber er hatte so etwas Komisches, so etwas Unheimliches an sich. Wenn ihr meine Meinung hören wollt... Er begann, an seiner Pfeife zu ziehen und legte sich zweifellos in Gedanken seine Meinung zurecht. Langweiliger, alter Dummkopf. In der ersten Zeit unserer Bekanntschaft war er noch ganz unterhaltsam gewesen, wenn er vom Entgeisten und Kühlen erzählte. Aber ich war seiner und seiner endlosen Geschichten über die Brennerei bald überdrüssig geworden. »Ich habe da so meine eigene Theorie«, sagte er. »Ich glaube, er war einer von diesen merkwürdigen Fäden. Aber es ist schwer zu sagen.« Er begann wieder an seiner Pfeife zu ziehen, ohne uns seine Theorie mitzuteilen. Mein Onkel sah, wie ich hinstarrte, und sagte zu mir, »Tja, du wirst traurig sein, aber dein alter Freund ist nun also nicht mehr.« »Wer?« fragte ich. »Pater Flynn.« »Ist er tot?« »Mr. Cotter hier hat's uns gerade erzählt. Er ist am Haus vorbeigekommen.« Ich wusste, dass ich beobachtet wurde, und so aß ich weiter, als interessiere mich die Nachricht nicht. Mein Onkel versorgte Old Cotter mit Erklärungen. Der Junge und er waren große Freunde. Der Alte hat ihm eine große Menge beigebracht, wissen Sie, und er soll ihm sehr am Herzen gelegen haben. »Gott sei seiner Seele gnädig«, sagte meine Tante fromm. Old Cotter sah mich eine Weile an. Ich fühlte, dass seine kleinen, perligen, schwarzen Augen mich prüften, aber ich mochte ihm den Gefallen nicht tun, von meinem Teller aufzusehen. Er kehrte zu seiner Pfeife zurück und spuckte schließlich rüde in den Kamin. »Mir wäre es nicht recht«, sagte er, »wenn meine Kinder zu viel mit so einem Mann zu tun hätten.« »Wie meinen Sie das, Mr. Cotter?« fragte meine Tante. »Ich meine«, sagte Old Cotter, »es ist nicht gut für die Kinder. Ich bin der Ansicht, ein junger Bursche soll mit gleichaltrigen Burschen rumrennen und spielen und nicht...« »Habe ich recht, Jack?« »Das ist auch mein Grundsatz«, sagte mein Onkel. »Er soll lernen, sich durchzuboxen. Das sage ich diesem großen Kreuzer hier ja dauernd, Treibsport. Also als ich so ein junger Spund war, da habe ich morgen für morgen kalt gebadet, Winter wie Sommer. Und das kommt mir heute zugute. Bildung ist ja schön und gut.« »Vielleicht nimmt Mr. Cotter ein Stück Hammelkeule«, fügte er zu meiner Tante gewandt hinzu. »Nein, nein, keine Umstände«, sagte Old Cotter. Meine Tante holte die Platte aus dem Fliegenschrank und stellte sie auf den Tisch. Aber wieso meinen Sie, dass es nicht gut ist für die Kinder, Mr. Cotter, fragte sie. Es ist nicht gut für die Kinder, sagte Old Cotter, weil ihr Geist so leicht zu beeindrucken ist. Und wenn Kinder so etwas sehen, wissen Sie, dann hat das seine Wirkungen. Ich stopfte mir den Mund voll Haferbrei, aus Angst, ich könnte meinem Zorn Ausdruck geben. Langweiliger, alter, rotnasiger Kretin. Es war spät, als ich einschlief. Obwohl ich wütend auf Old Cotter war, weil er von mir sprach wie von einem Kind, zergrübelte ich mir doch den Kopf, um seinen unvollendeten Sätzen Sinn zu entnehmen. Im Dunkel meines Zimmers stellte ich mir vor, ich sähe noch einmal das schwere, graue Gesicht des Paralytikers. Ich zog mir die Decken über den Kopf und versuchte an Weihnachten zu denken, aber das graue Gesicht folgte mir weiterhin. Es murmelte etwas, und ich begriff, dass es etwas zu beichten begehrte. Ich fühlte, wie meine Seele in eine angenehme und lasterhafte Gegend wich, und auch dort wartete es schon auf mich. Es hob an, mir mit murmelnder Stimme zu beichten, und ich fragte mich, warum es unverwandt lächele und warum die Lippen so feucht seien von Speichel. Aber dann fiel mir ein, dass es an Paralyse gestorben war, und ich fühlte, dass auch ich schwach lächelte, wie um den Simonisten loszusprechen von seiner Sünde. Nach dem Frühstück am nächsten Morgen ging ich und sah mir das kleine Haus unten in der Great Britain Street an. Es war ein unscheinbarer Laden, der unter dem Wagennamen Tuchwaren firmierte. Die Tuchwaren bestanden vornehmlich aus wollenen Kinderstiefeln und Schirmen. Und an gewöhnlichen Tagen hing immer ein Schild mit der Aufschrift »Neubespannung von Schirmen« im Fenster. Jetzt war kein Schild zu sehen, denn die Läden waren vorgehängt. Ein Florstrauß war mit Band am Türklopfer befestigt. Zwei arme Frauen und ein Telegrammbote lasen die Karte, die an den Trauerflor gesteckt war. Ich trat hinzu und las. 1. Juli 1895, The Reverend James Flynn, vormals St. Catherine's Church, Meath Street, im Alter von 65 Jahren. R.I.P. Das Lesen der Karte überzeugte mich, dass er tot war. Und zu meinem Befremden wusste ich nicht weiter. Wäre er nicht tot gewesen, so wäre ich in das kleine, dunkle Zimmer hinter dem Laden gegangen und hätte ihn in seinem Lehnstuhl am Feuer sitzend gefunden, von seinem Überzieher fast erstickt. Vielleicht hätte meine Tante mir ein Päckchen Hai-Toast für ihn mitgegeben und das Geschenk hätte ihn aus seinem betäubten Halbschlaf geweckt. Immer war ich es, der das Päckchen in seine schwarze Schnupftabaksdose leerte, denn seine Hände zitterten zu sehr, als dass er es selber hätte tun können, ohne die Hälfte des Tabaks auf den Boden zu schütten. Sogar wenn er die große zitternde Hand an die Nase hob, rieselten kleine Wolken davon durch seine Finger vorne auf seinen Mantel. Vielleicht war es dieser ständige Schnupftabakregen, der seinen bejahrten Priestergewändern ihr grünes, verblichenes Aussehen verlieh. Denn das rote Taschentuch, das immer von den Tabakflecken einer Woche geschwärzt war und mit dem er die herabgefallenen Krümel wegzuwischen versuchte, war völlig wirkungslos. Ich wäre gern hineingegangen und hätte ihn mir angesehen, aber ich hatte den Mut, nicht zu klopfen. Ich entfernte mich langsam auf der Sonnenseite der Straße und las im Gehen alle Theateranzeigen in den Schaufenstern. Ich fand es sonderbar, dass weder ich noch der Tag in Trauerstimmung zu sein schien. Und fast ärgerte es mich, in mir ein Gefühl von Freiheit zu entdecken, als hätte mich sein Tod von irgendetwas befreit. Ich wunderte mich darüber, denn wie mein Onkel am Abend zuvor gesagt hatte, er hatte mir eine große Menge beigebracht. Er hatte am irischen Kolleg in Rom studiert, und er hatte mir die richtige lateinische Aussprache beigebracht. Er hatte mir Geschichten über die Katakomben und über Napoleon Bonaparte erzählt, und er hatte mir die Bedeutung der verschiedenen Zeremonien der Messe und der verschiedenen Gewänder erklärt, die der Priester trägt. Manchmal hatte er sich den Spaß gemacht, mir schwierige Fragen zu stellen, etwa was man unter gewissen Umständen zu tun habe oder ob diese oder jene Sünde eine Todsünde oder eine lässliche Sünde oder nur eine Unvollkommenheit sei. Seine Fragen zeigten mir, wie kompliziert und geheimnisvoll gewisse Einrichtungen der Kirche waren, die ich immer für die simpelsten Handlungen gehalten hatte. Die Pflichten des Priesters gegenüber der Eucharistie und gegenüber dem Beichtgeheimnis schienen mir so schwerwiegend, dass ich mich fragte, wie jemand je den Mut aufgebracht habe, sie auf sich zu nehmen. Und es überraschte mich nicht, als er mir erzählte, dass die Kirchenväter Bücher so dick wie das Post Office Directory und so eng gedruckt wie die Gerichtsmeldungen in der Zeitung geschrieben hätten, um alle diese verwickelten Fragen zu erhellen. Wenn ich das bedachte, konnte ich oft keine Antwort geben oder nur eine sehr törichte und zögernde, woraufhin er gewöhnlich lächelte und zwei- oder dreimal mit dem Kopf nickte. Hin und wieder ging er die Antworten der Messe mit mir durch, die er mich auswendig hatte lernen lassen. Und während ich sie heruntersagte, lächelte er immer nachdenklich, nickte mit dem Kopf und schob ab und zu gewaltige Prisen Schnupftabak abwechselnd in beide Nasenlöcher. Wenn er lächelte, entblößte er immer seine großen verfärbten Zähne und ließ die Zunge auf der Unterlippe ruhen. Eine Angewohnheit, die mich am Anfang unserer Bekanntschaft, ehe ich ihn besser kennenlernte, beklommen gemacht hatte. Während ich in der Sonne weiterging, erinnerte ich mich an Old Cotters Worte und suchte mich zu erinnern, was später in dem Traum geschehen war. Ich erinnerte mich, dass ich lange Samtvorhänge und eine hin und her schwingende Lampe von altertümlicher Art gesehen hatte. Ich hatte das Gefühl, dass ich sehr weit weg gewesen wäre. In einem Land mit fremden Bräuchen, in Persien, dachte ich. Aber an das Ende des Traums vermochte ich mich nicht zu erinnern. Am Abend nahm ich meine Tante mit zum Besuch im Trauerhaus. Es war nach Sonnenuntergang, aber die nach Westen gelegenen Fensterscheiben der Häuser spiegelten das lohfarbene Gold einer großen Wolkenbank. Nanny empfing uns auf dem Flur. Und da es ungebührlich gewesen wäre, auf sie einzuschreien, schüttelte ihr meine Tante für uns alle die Hand. Die alte Frau zeigte fragend nach oben. Und als meine Tante nickte, quälte sie sich uns voran, die schmale Treppe hinauf, den gebeugten Kopf kaum über Geländerhöhe. Auf dem ersten Absatz blieb sie stehen und wies uns ermutigend zur offenen Tür des Totenzimmers. Meine Tante ging hinein. Und die alte Frau, die sah, dass ich einzutreten zögerte, machte mir wiederholt Zeichen mit der Hand. Ich ging auf Zehenspitzen hinein. Durch den Spitzensaum des Rollos drang dämmeriges goldenes Licht in den Raum, in dem die Kerzen wie bleiche, dünne Flammen aussahen. Er war eingesargt worden. Nanny machte den Anfang und wir drei knieten am Fußende des Bettes nieder. Ich tat, als betete ich, aber ich konnte meine Gedanken nicht sammeln, da mich das Gemurmel der alten Frau ablenkte. Mir fiel auf, wie unbeholfen ihr Rock hinten zugehakt war und wie die Absätze ihrer Tuchstiefel beide nach einer Seite schiefgetreten waren. Mir kam es vor, als lächele der alte Priester, wie er dort in seinem Sarge lag. Aber nein. Als wir uns erhoben und zum Kopfende des Bettes traten, sah ich, dass er nicht lächelte. Da lag er feierlich und völlig, eingekleidet wie für den Altar, in den großen Händen, locker einen Kelch haltend. Sein Gesicht war sehr grimmig, grau und massig, mit schwarzen, höhlenartigen Nasenlöchern und von einem spärlichen weißen Pelz umrandet. Ein schwerer Geruch hing im Zimmer, die Blumen. Wir bekreuzigten uns und gingen. In dem kleinen Zimmer unten thronte Eliza in seinem Lehnstuhl. Ich tastete mich zu meinem gewohnten Stuhl in der Ecke, während Nanny zum Buffet ging und eine Karaffe Sherry und einige Weingläser herausnahm. Sie setzte die Sachen auf den Tisch und lud uns ein zu einem Gläschen Wein. Auf Geheiß ihrer Schwester schenkte sie sodann den Sherry in die Gläser und reichte sie uns. Sie drang in mich, auch einige Sahnekräcker zu nehmen, aber ich lehnte ab, weil ich dachte, ich würde beim Essen zu viel Krach machen. Sie schien von meiner Ablehnung etwas enttäuscht und ging still zum Sofa hinüber, wo sie hinter ihrer Schwester Platz nahm. Niemand sprach. Wir alle starrten in den leeren Kamin. Meine Tante wartete, bis Eliza seufzte und sagte dann, ja, ja, er ist in eine bessere Welt eingegangen. Eliza seufzte noch einmal und neigte zustimmend den Kopf. Meine Tante fingerte am Stiel ihres Weinglases, bevor sie daran nippte. »Ist er friedlich?«, fragte sie. »Doch, ganz friedlich, Ma'am. Man hat gar nicht gemerkt, wann er den letzten Atemzug getan hat. Er hatte einen schönen Tod. Gott sei gelobt.« »Und alles?« »Pater O'Rourke war Dienstag bei ihm und hat ihn gesalbt und ihn vorbereitet und so. Er wusste also. Er war ganz gefasst.« »Er sieht ganz gefasst aus«, sagte meine Tante. »Das hat auch die Frau gesagt, die wir geholt haben, um ihn zu waschen. Sie sagte, er sieht ganz so aus, als ob er schläft. So friedlich und gefasst sah er aus. Keiner hätte gedacht, dass er eine so schöne Leiche abgeben würde.« »Ja, wirklich«, sagte meine Tante. Sie nippte noch einmal an ihrem Glas und sagte, »Tja, Miss Flynn, auf jeden Fall muss es für Sie ein großer Trost sein zu wissen, dass Sie für ihn alles getan haben, was Sie konnten. Sie waren beide sehr gut zu ihm, das muss ich schon sagen.« Eliza strich ihr Kleid über den Knien glatt. »Ach, der arme James«, sagte sie. »Gott weiß, wir haben alles getan, was wir konnten, so arm wie wir sind. Wir wollten nicht, dass ihm was abging, solange er noch da war.« Nanny hatte ihren Kopf an das Sofakissen gelehnt und schien drauf und dran einzuschlafen. »Die arme Nanny da«, sagte Eliza und sah sie an. »Sie ist ganz kaputt. Die ganze Arbeit, die wir gehabt haben, sie und ich, die Leichenwäscherin kommen lassen und dann ihn aufbahren und dann der Sarg und dann alles fertig machen wegen der Messe in der Kapelle. Wenn Pater O'Rourke nicht gewesen wäre, ich weiß nicht, was wir überhaupt gemacht hätten. Er hat uns die ganzen Blumen da gebracht und die beiden Kerzenständer da aus der Kapelle und die Anzeige für den Freeman's General aufgesetzt und sich um die ganzen Papiere für den Friedhof gekümmert und um die Versicherung vom armen James. Das war aber freundlich von ihm, nicht?« sagte meine Tante. Eliza schloss die Augen und schüttelte langsam den Kopf. Es geht doch nichts über die alten Freunde«, sagte sie. »Wenn es zum Letzten kommt, kann man sich auf keinen verlassen.« »Oh ja, das stimmt«, sagte meine Tante. »Und ich bin sicher, jetzt, wo er seinen ewigen Lohn empfangen gegangen ist, wird er sie und alle ihre Güte nicht vergessen.« »Ach, der arme James«, sagte Eliza. »Er hat uns nicht viel Mühe gemacht. Man hat ihn im Haus nicht mehr gehört als jetzt. Aber ich weiß, er ist nun fort und so zum...« »Wenn erst alles vorbei ist, dann werden Sie ihn vermissen«, sagte meine Tante. »Das weiß ich«, sagte Eliza. »Ich bringe ihm seine Tasse Bouillon nicht mehr rein und Sie schicken ihm seinen Schnupftabak nicht mehr.« »Ach, der arme James«. Sie hielt inne, als kommuniziere sie mit der Vergangenheit. »Wissen Sie, ich habe gemerkt, dass in letzter Zeit so etwas Komisches über ihn gekommen ist. Immer wenn ich ihm seine Suppe reingebracht habe, habe ich ihn gefunden, wie er im Sessel zurückgesackt war. Das Brevier hat auf der Erde gelegen und sein Mund war auf.« Sie legte einen Finger an die Nase und krauste die Stirn. Dann fuhr sie fort. »Aber trotz und alledem hat er immer wieder gesagt, dass er noch vor Sommerende einmal ausfahren würde, an einem schönen Tag, nur um das alte Haus wiederzusehen, wo wir alle geboren sind. Unten in Irish Town. Und mich und Nanny wollte er mitnehmen. Wenn wir nur mal eine von den neumodischen Kutschen kriegen könnten, die keinen Lärm machen, von denen ihm Pater O'Rourke erzählt hat. Die mit den rheumatischen Rädern, hat er gesagt. Billig für einen Tag, bei Johnny Rush gegenüber. Und alle drei gemeinsam mal einen Sonntagabend ausfahren könnten. Das hatte er sich in den Kopf gesetzt, der arme James. Der Herr sei seiner Seele gnädig, sagte meine Tante. Eliza nahm ihr Taschentuch heraus und wischte sich damit die Augen. Dann steckte sie es wieder in die Tasche und starrte eine Zeit lang schweigend in den leeren Kamin. »Er war immer zu gewissenhaft«, sagte sie. »Die Pflichten des Priesteramts, das war zu viel für ihn. Und dann war sein Leben auch sozusagen durchkreuzt.« »Ja«, sagte meine Tante, »er war ein enttäuschter Mann. Man hat es ihm angesehen.« Schweigen bemächtigte sich der kleinen Stube. Und unter seinem Schutz trat ich zum Tisch und kostete von meinem Sherry und kehrte dann still zu meinem Stuhl in der Ecke zurück. Eliza schien in tiefe Träumerei versunken. Wir warteten respektvoll, dass sie das Schweigen bräche, und nach einer langen Pause sagte sie langsam, es war dieser Kelch, den er zerbrochen hat. Damit hat es angefangen. Natürlich, es heißt, dass es nicht schlimm war, dass nichts drin war, meine ich, aber trotzdem. Es heißt, der Junge war schuld. Aber der arme James war so nervös. Gott sei ihm gnädig. Und das war es, sagte meine Tante. Ich hörte etwas. Eliza nickte. Das hat seinen Geist angegriffen, sagte sie. Danach wurde er dann so trübsinnig, redete mit niemand und ging immer allein für sich. Einmal nachts wurde er verlangt, weil er einen Besuch machen sollte. Und sie konnten ihn nirgends finden. Sie haben von oben bis unten nach ihm gesucht und trotzdem haben sie nirgends eine Spur von ihm gefunden. Dann hat der Küster vorgeschlagen, mal in der Kapelle nachzusehen. Dann haben sie sich die Schlüssel besorgt und die Kapelle aufgemacht und der Küster und Pater O'Rourke und noch ein Priester, der da war, haben ein Licht mit reingenommen, um ihn zu suchen. Und was glauben Sie? Da war er, saß ganz allein im Dunkeln in seinem Beichtstuhl. Hellwach. Und wie wenn er leise für sich lachen täte. Sie hielt plötzlich inne, wie um zu lauschen. Auch ich lauschte. Aber im Haus war kein Geräusch. Und ich wusste, dass der alte Priester still in seinem Sarg lag, wie wir ihn gesehen hatten, feierlich und grimmig im Tode, einen leeren Kelch auf der Brust. Eliza fuhr fort, hellwach und wie wenn er für sich lachen täte. Also dann natürlich, als sie das sahen, da haben sie gedacht, dass irgendetwas mit ihm nicht mehr stimmte. Die Schwestern mit Karin Anselm, Peter Fricke und Christian Friedl. Eine Begegnung. Es war Joe Dillon, der uns mit dem Wilden Westen bekannt machte. Er hatte eine kleine Bibliothek, bestehend aus alten Heften von The Union Jack, Pluck und The Halfpenny Marvel. Jeden Abend nach der Schule trafen wir uns in seinem Hintergarten und veranstalteten Indianerkämpfe. Er und sein dicker jüngerer Bruder, der faule Leo, hielten den Speicher des Stalls, während wir versuchten, ihn im Sturm zu nehmen. Oder wir trugen auf der Wiese eine offene Feldschlacht aus. Aber so gut wir uns auch schlugen, niemals gewannen wir eine Belagerung oder eine Schlacht. Und alle unsere Waffengänge endeten mit Joe Dillons Siegestanz. Seine Eltern gingen zur 8-Uhr-Messe jeden Morgen in die Gardiner Street, und der friedliche Geruch von Mrs. Dillon beherrschte den Hausflur. Er aber spielte zu wild für uns, die wir jünger und zaghafter waren. Er sah einem Indianer nicht unähnlich, wenn er mit einem alten Teewärmer auf dem Kopf durch den Garten tobte, mit der Faust auf eine Blechbüchse einschlug und brüllte, »Ja, Jaka, Jaka, Jaka!« Keiner wollte es glauben, als es hieß, dass er sich zum Priester berufen fühlte. Dennoch war es wahr. Ein Geist der Aufsässigkeit breitete sich unter uns aus. Und unter seinem Einfluss traten Bildungs- und Temperamentsunterschiede zurück. Wir rotteten uns zusammen. Einige draufgängerisch, einige aus Spaß und einige fast aus Angst. Und zu diesen, den widerwilligen Indianern, die als Streber oder Schwächlinge zu gelten fürchteten, gehörte auch ich. Die Abenteuer, von denen die Literatur des Wilden Westens erzählte, lagen meinem Wesen fern. Aber wenigstens schlossen sie Türen auf zur Flucht. manche amerikanischen Detektivgeschichten, die von Zeit zu Zeit von naturwüchsigen, hitzköpfigen und schönen Mädchen durchstrichen wurden, sagten mir eher zu. Obwohl diese Geschichten nicht schlimm waren und obwohl sie manchmal sogar literarische Absichten verfolgten, kursierten sie in der Schule nur heimlich. Als Pater Butler eines Tages die 4 Seiten römische Geschichte abhörte, wurde der täppische Leo Dillon mit einer Nummer von The Halfpenny Marvel erwischt. Diese Seite? Oder diese? Diese Seite? Los, Dillon, steh auf! Kaum war der Tag. Weiter. Was für ein Tag? Kaum war der Tag angebrochen. Hast du es gelernt? Was hast du denn da in der Tasche? Alle Herzen klopften, als Leo Dillon das Heft hinaufreichte, und alle setzten ein unschuldiges Gesicht auf. Pater Butler blätterte stirnrunzelnd. »Was ist das für Schund?« sagte er. »Der Apachenhäuptling. Das also liest du, statt deine römische Geschichte zu lernen. Ich wünsche, von diesem elenden Zeug nichts mehr in diesem College zu finden. Der Mann, der das geschrieben hat, war sicher irgendein elender Schmierer, der solche Sachen für ein Bier schreibt. Ich staune, dass Jungs wie ihr bei eurer Schulbildung solch Zeug lest. Ich könnte es noch verstehen, wenn ihr auf die Nationalschule gehen würdet. Also, Dillon, ich rate dir dringend, mach deine Arbeit. Oder?« Dieser Verweis während der nüchternen Schulstunden ließ die Glorie des Wilden Westens für mich erheblich verblassen. Und das verwirrte, aufgedunsene Gesicht Leo Dillons weckte eines meiner Gewissen. Doch wenn der dämpfende Einfluss der Schule fern war, hungerte ich von Neuem nach wilden Aufregungen, nach jener Flucht, die mir einzig jene Chroniken der Gesetzlosigkeit zu bieten schienen. Der abendlichen Kriegsspiele war ich bald ebenso überdrüssig wie der vormittäglichen Schulroutine, da ich wollte, dass mir wirkliche Abenteuer zustießen. Aber wirkliche Abenteuer, so überlegte ich, stoßen dem nicht zu, der zu Hause bleibt. Sie wollen in der Fremde gesucht werden. Die Sommerferien waren nahe, als ich mich entschloss, wenigstens für einen Tag aus der Öde des Schullebens auszubrechen. Mit Leo Dillon und einem Jungen namens Mahoney fasste ich den Plan, einen Tag lang zu schwänzen. Jeder von uns sparte 6 Pence. Wir wollten uns früh um 10 auf der Canal Bridge treffen. Mahoneys große Schwester sollte eine Entschuldigung für ihn schreiben, und Leo Dillon sollte seinen Bruder beauftragen, zu sagen, dass er krank sei. Wir planten, die Wharf Road entlang zu gehen, bis wir zu den Schiffen kämen, dann mit der Fähre überzusetzen und bis zum Pigeon House hinauszugehen. Leo Dillon fürchtete, dass wir Pater Butler oder jemand anderem aus dem College begegnen könnten, aber Mahoney stellte die sehr vernünftige Frage, was Pater Butler wohl draußen am Pigeon House machen sollte. Wir waren beruhigt. Und ich brachte die erste Phase der Verschwörung zu Ende, indem ich mir von den anderen beiden 6 Pence aushändigen ließ und ihnen gleichzeitig meine 6 Pence vorwies. Als wir am Vorabend die letzten Vorbereitungen trafen, waren wir alle unbestimmt erregt. Wir gaben uns lachend die Hand und Mahoney sagte, »Bis morgen, Leute!« In jener Nacht schlief ich schlecht. Am Morgen war ich als Erster auf der Brücke, da ich am nächsten wohnte. Ich versteckte meine Bücher im hohen Gras bei der Müllgrube, am Ende des Gartens, wo nie jemand hinkam, und eilte am Kanalufer entlang. Es war ein milder, sonniger Morgen in der ersten Juniwoche. Ich setzte mich auf die Brückenbrüstung, bewunderte meine leichten Leinenschuhe, die ich am Abend zuvor fleißig mit Pfeifenton geweißt hatte, und beobachtete die fügsamen Pferde, die einen Tramwagen voller Geschäftsleute Hügel aufzogen. Alle Zweige der hohen Bäume, die die Promenade säumten, waren voller lustiger kleiner hellgrüner Blätter. Und durch sie hindurch fiel der Sonnenschein schräg auf das Wasser. Der Granit der Brücke begann langsam warm zu werden. und ich begann, zum Takt einer Melodie in meinem Kopf mit den Händen darauf zu klatschen. Ich war sehr glücklich. Nachdem ich 5 oder 10 Minuten so gesessen hatte, sah ich Mahonys grauen Anzug näher kommen. Lächelnd kam er die Anhöhe herauf und kletterte neben mich auf die Brücke. Während wir warteten, zog er das Katapult hervor, das seine Innentasche ausbauchte, und erklärte einige Verbesserungen, die er daran vorgenommen hatte. Ich fragte ihn, warum er es mitgenommen habe, und er sagte, er habe es mitgenommen, um mit den Vögeln ein bisschen Fetz zu machen. Mahony gebrauchte Slang-Ausdrücke zwanglos, und Pater Butler nannte er den Bunsenbrenner. Wir warteten noch eine Viertelstunde, aber Leo Dillon ließ sich nicht blicken. Schließlich sprang Mahony hinunter und sagte, komm, ich hab gewusst, dass der Specky Schiss hat. Und seine Sixpence, sagte ich. Die hat er gesehen, sagte Mahony. Und umso besser für uns. Einen Schilling und Sixpence. Statt einem Schilling. Wir gingen die North Strand Road entlang, bis wir zu den Vitriolwerken kamen, und bogen dann nach rechts in die Wharf Road. Mahony fing an, Indianer zu spielen, sobald uns niemand mehr sehen konnte. Er jagte eine Schar zerlumpter Mädchen, indem er sein ungeladenes Katapult schwang, und als 2 zerlumpte Jungen aus Ritterlichkeit begannen, Steine nach uns zu werfen, schlug er vor, sie zu attackieren. Ich wandte ein, dass die Jungen zu klein seien. Und so gingen wir weiter, während die zerlumpte Horde hinter uns her schrie, »Blauköpfe, Blauköpfe«, da sie uns für Protestanten hielt, weil Mahony, der dunkelhäutig war, das silberne Abzeichen eines Cricket-Clubs an seiner Mütze trug. Als wir das Smoothing Iron erreichten, veranstalteten wir eine Belagerung. Aber das missglückte, weil man dazu mindestens 3 braucht. Wir rächten uns an Leo Dillon, indem wir sagten, was für ein Schisser er wäre, und Vermutungen darüber anstellten, wie viele er um 3 Uhr von Mr. Ryan verpasst bekommen würde. Dann kamen wir in die Nähe des Flusses. Lange Zeit brachten wir damit zu, dass wir in den lauten Straßen herumwanderten, die von hohen Steinmauern flankiert waren, dem Betrieb der Kräne und Motoren zusahen und des Öfteren von den Fahrern ächzender Wagen angebrüllt wurden, weil wir im Weg standen. Es war Mittag, als wir die Case erreichten. Und da alle Arbeiter ihr Mittagbrot zu essen schienen, kauften wir uns 2 große Rosinenbrötchen und setzten uns zum Essen auf einige Metallröhren am Fluss. Wir ergötzten uns am Schauspiel des Dubliner Handels. Der Schleppkähne, die sich aus großer Ferne durch ihre Kringel wolligen Rauches zu erkennen gaben, der braunen Fischereiflotte hinter Ringsend, des großen weißen Segelschiffs, das am gegenüberliegenden Quay entladen wurde. Mahony sagte, es wäre eine dolle Sache, auf einem dieser großen Schiffe durchzubrennen. Und selbst ich sah oder stellte mir vor, während ich zu den hohen Masten hinblickte, wie die Geographie, die mir in der Schule in kargen Mengen verabreicht worden war, unter meinen Augen allmählich Substanz bekam. Schule und Elternhaus schienen von uns zu weichen und ihr Einfluss auf uns schien nachzulassen. Wir entrichteten unser Fahrgeld und überquerten die Liffey auf der Fähre in Gesellschaft 2 Arbeiter und eines kleinen Juden mit einem Beutel. Wir waren ernst bis zur Feierlichkeit. Aber einmal während der kurzen Reise trafen sich unsere Blicke und wir lachten. Als wir wieder an Land waren, sahen wir zu, wie der anmutige Dreimaster, den wir vom anderen Quay aus beobachtet hatten, entladen wurde. Ein Zuschauer sagte, es sei ein norwegisches Schiff. Ich ging zum Heck und versuchte, die Aufschrift darauf zu entziffern. Aber da es mir nicht gelang, kam ich zurück und musterte die ausländischen Seeleute, um festzustellen, ob welche von ihnen grüne Augen hatten. Denn ich hatte eine wirre Vorstellung. Die Augen der Seeleute waren blau und grau und sogar schwarz. Der einzige Seemann, dessen Augen grün hätten genannt werden können, war ein großer Mann, der die Menge auf dem Quay erheiterte, indem er jedes Mal, wenn die Planken fielen, fröhlich rief, »Gut so, gut so!« Als wir dieses Anblicks müde waren, wanderten wir langsam nach Ringsend hinein. Der Tag war schwül geworden, und in den Schaufenstern der Lebensmittelläden bleichten muffige Kekse. Wir kauften ein paar Kekse und Schokolade, die wir pflichtschuldigst aßen, während wir durch die schmutzstarrenden Straßen wanderten, wo die Familien der Fischer leben. Wir konnten kein Milchgeschäft finden und gingen darum in einen Hökerladen, um für jeden eine Flasche Himbeerlimonade zu kaufen. Davon erfrischt, jagte Mahoney eine Katze ein Sträßchen hinunter, doch die Katze flüchtete sich auf ein offenes Feld. Wir fühlten uns beide ziemlich müde, und als wir das Feld erreichten, gingen wir gleich auf einen Damm mit schräger Böschung zu, über dessen Kamm hinweg wir die Dodder sehen konnten. Es war zu spät, und wir waren zu müde, um noch wie geplant das Pigeon House zu besuchen. Wir mussten vor 4 Uhr zu Hause sein, wenn unser Abenteuer nicht herauskommen sollte. Bedauernd betrachtete Mahoney sein Katapult. Und erst als ich vorschlug, mit der Bahn zurückzufahren, wurde er wieder etwas froher. Die Sonne verschwand hinter ein paar Wolken und überließ uns unseren ermatteten Gedanken und den Resten unseres Proviants. Außer uns war niemand auf dem Feld. Als wir einige Zeit lang schweigend auf dem Damm gelegen hatten, sah ich, wie ein Mann vom anderen Ende des Feldes herankam. Ich beobachtete ihn träge, während ich an einem jener grünen Halme kaute, die Mädchen zum Wahrsagen benutzen. Er kam langsam die Böschung entlang. Er hatte beim Gehen die eine Hand auf die Hüfte gestützt und in der anderen Hand hielt er einen Stock, mit dem er leicht auf das Gras tappte. Er trug einen schäbigen, grünlich-schwarzen Anzug und einen Bibi, wie wir sagten, mit hohem Kopf. Er schien ziemlich alt zu sein, denn sein Schnurrbart war aschgrau. Als er zu unseren Füßen vorüberkam, blickte er rasch herauf und ging dann weiter. Wir folgten ihm mit den Augen und sahen, dass er sich nach vielleicht 50 Schritten umwandte und den Weg zurückkam. Er ging sehr langsam auf uns zu und tappte mit dem Stock immer auf den Boden, so langsam, dass ich meinte, er suche etwas im Gras. Er blieb stehen, als er mit uns auf gleicher Höhe war, und wünschte uns einen guten Tag. Wir erwiderten den Gruß, und er setzte sich langsam und sehr umständlich neben uns auf die Böschung. Er begann vom Wetter zu reden, sagte, dass es ein sehr heißer Sommer werden würde und fügte hinzu, dass die Jahreszeiten sich erheblich geändert hätten, seit er ein Junge gewesen wäre, vor langer Zeit. Er sagte, die glücklichste Zeit im Leben sei ohne Zweifel die Schuljungenzeit und er gebe alles darum, noch einmal jung zu sein. Während er diesen Meinungen, die uns ein wenig langweilten Ausdruck gab, schwiegen wir. Dann begann er von der Schule und von Büchern zu sprechen. Er fragte uns, ob wir die Gedichte von Thomas Moore oder die Werke von Sir Walter Scott und Lord Lytton gelesen hätten. Ich tat, als hätte ich alle Bücher gelesen, die er erwähnte, sodass er schließlich sagte, »Na, ich sehe, du bist genauso ein Bücherwurm wie ich.« Aber der, fügte er hinzu und zeigte auf Mahoney, der uns mit offenen Augen ansah, ist anders. Der ist mehr für Spiele. Er sagte, er habe alle Werke von Sir Walter Scott und alle Werke von Lord Lytton zu Hause und werde nie müde, darin zu lesen. Natürlich, sagte er, gebe es Werke von Lord Lytton, die nichts für Jungen seien. Mahoney fragte, warum sie nichts für Jungen seien. Eine Frage, die mich aufregte und mir peinlich war, weil ich fürchtete, der Mann würde mich für ebenso dumm wie Mahoney halten. Der Mann lächelte jedoch nur. Ich sah, dass er große Lücken im Mund zwischen den gelben Zähnen hatte. Dann fragte er, wer von uns die meisten Schätzchen hätte. Mahoney erwähnte leichthin, dass er 3 Puppen habe. Der Mann fragte mich, wie viele ich hätte. Ich antwortete, ich hätte keine. Er glaubte mir nicht und sagte, er sei sicher, dass ich wenigstens eine hätte. Ich schwieg. »Sagen Sie«, fragte Mahoney den Mann dreist, »wie viele haben denn Sie?« Der Mann lächelte wie zuvor und sagte, in unserem Alter habe er eine Menge Schätzchen gehabt. »Jeder Junge«, sagte er, »hat ein kleines Schätzchen.« Für einen Mann seines Alters fand ich seine Einstellung in diesem Punkt sonderbar freisinnig. Im Grunde meines Herzens schien mir, Was er da über Jungen und Schätzchen sagte, vernünftig. Aber aus seinem Mund missfielen mir die Worte, und ich fragte mich, warum er ein- oder zweimal zusammenzuckte, als habe er vor etwas Angst oder friere plötzlich. Als er weiter sprach, stellte ich fest, dass seine Aussprache gut war. Er begann von Mädchen zu sprechen, erzählte, was sie für hübsches, weiches Haar hätten und wie weich ihre Hände seien und dass alle Mädchen nicht so brav wären, wie sie schienen, wenn man sich nur auskannte. Nichts wäre ihm lieber, sagte er, als ein hübsches, junges Mädchen anzusehen, ihre hübschen, weißen Hände und ihr schönes, weiches Haar. Es kam mir vor, als wiederhole er etwas, das er auswendig gelernt hatte, oder als kreisten seine Gedanken von irgendetwas in seinen eigenen Worten magnetisiert, Runde um Runde, langsam auf immer der gleichen Umlaufbahn. Zuweilen sprach er, als spiele er einfach auf eine allgemein bekannte Tatsache an. Und zuweilen senkte er die Stimme und sprach so rätselhaft, als verrate er uns ein Geheimnis, das er andere nicht mithören lassen wolle. Er wiederholte seine Sätze immer von neuem, wandelte sie ab und umhüllte sie mit seiner monotonen Stimme. Ich blickte unverwandt auf den Fuß der Böschung, während ich ihn zuhörte. Nach langer Zeit unterbrach er seinen Monolog. Er stand langsam auf, sagte, dass er uns eine Minute verlassen müsse, ein paar Minuten, und ohne die Richtung meines Blickes zu ändern, sah ich, wie er langsam davonging, auf das uns nächstgelegene Ende des Feldes zu. Wir schwiegen, als er fort war. Nach einigen Minuten Schweigen hörte ich Mahony rufen, »Na sowas? Guck mal, was er da macht.« Da ich weder antwortete, noch meine Augen hob, rief Mahony noch einmal, »Na sowas? Das ist ein komischer alter Pinsel.« »Falls er unseren Namen wissen will«, sagte ich, »dann bist du Murphy und ich Smith.« Mehr sprachen wir nicht miteinander. Ich überlegte noch, ob ich weggehen sollte oder nicht, als der Mann zurückkam und sich wieder neben uns setzte. Kaum hatte er sich gesetzt, da wurde Mahony der Katze ansichtig, die vordem vor ihm geflüchtet war, sprang auf und verfolgte sie querfeldein. Der Mann und ich beobachteten die Jagd. Die Katze flüchtete auch diesmal wieder, und Mahony begann Steine an die Mauer zu werfen, die sie hinaufgeklettert war. Dann ließ er davon ab und begann ziellos am entfernten Ende des Feldes umherzuschlendern. Nach einer Pause redete mich der Mann an. Er sagte, mein Freund sei ein sehr raubbeiniger Junge und fragte, ob er in der Schule oft durchgeprügelt würde. Ich wollte entrüstet antworten, dass wir keine Nationalschüler wären, die durchgeprügelt würden, wie er das nannte. Aber ich blieb stumm. Er begann sich über die Züchtigung von Jungen zu verbreiten. Wieder wie magnetisiert von seiner Rede, schienen seine Gedanken Runde um Runde langsam um ihren neuen Mittelpunkt zu kreisen. Er sagte, wenn Jungen von diesem Schlag wären, sollten sie durchgeprügelt werden, und zwar tüchtig durchgeprügelt. Wenn ein Junge raubbeinig und aufsässig sei, bekäme ihm nicht so gut wie ganz gehörig durchgeprügelt zu werden. Ein Klaps auf die Hand oder eine Ohrfeige täten es nicht. Was er brauche, wäre hübsch, anständig durchgeprügelt zu werden. Mich überraschte diese Meinung, und unwillkürlich sah ich zu seinem Gesicht auf. Dabei begegnete ich dem Blick eines Paars flaschengrüner Augen, die mich unter einer zuckenden Stirn anstarrten. Ich wandte meine Augen wieder ab. Der Mann setzte seinen Monolog fort. Er schien seine kurz zuvor an den Tag gelegte Freisinnigkeit vergessen zu haben. Er sagte, wenn er je einen Jungen dabei erwischen sollte, wie er mit Mädchen redete oder ein Mädchen als Schätzchen habe, würde er ihn noch und noch verprügeln. Und das würde ihn lehren, nicht mit Mädchen zu reden. Und wenn ein Junge ein Mädchen als Schätzchen habe und nicht die Wahrheit darüber sagte, dann würde er ihn so verprügeln, wie auf dieser Welt noch kein Junge verprügelt worden sei. Er sagte, nichts auf dieser Welt wäre ihm lieber als das. Er beschrieb mir, wie er einen solchen Jungen verprügeln würde, als enthülle er ein kompliziertes Geheimnis. Er liebe das, sagte er, mehr als irgendetwas sonst auf dieser Welt. Und während er mich monoton durch das Geheimnis geleitete, wurde seine Stimme fast zärtlich und schien mich inständig zu bitten, ihn doch zu begreifen. Ich wartete, bis er seinen Monolog wieder unterbrach. Dann stand ich jäh auf. Um meine Aufregung nicht zu verraten, zögerte ich eine kurze Zeit, indem ich so tat, als bände ich meinen Schuh richtig zu. Sagte dann, dass ich nun gehen müsse und wünschte ihm einen guten Tag. Ruhig ging ich die Böschung hinauf, aber mein Herz schlug schnell, aus Angst, dass er mich an den Fesseln greifen würde. Als ich oben auf der Böschung war, drehte ich mich um, und ohne ihn anzusehen, rief ich laut über das Feld: »Murphy!« In meiner Stimme war ein Ton gezwungener Tapferkeit, und ich schämte mich meiner armseligen List. Ich musste den Namen noch einmal rufen, ehe Mahoney mich sah und zur Antwort »Hallo« schrie. Wie schlug mein Herz, als er über das Feld auf mich zurannte. Er rannte, als wolle er mir Hilfe bringen. Und ich war reumütig, denn in meinem Herzen hatte ich ihn immer ein wenig verachtet. Eine Begegnung mit Peter Fricke und Paul Herwig. Ton und Technik: Wilfried Hauer, Susanne Herzig. Regieassistenz: Stefanie Ramp. Regie: Ulrich Lampen. Produktion: Bayerischer Rundfunk 2012. Redaktion: Katharina Agathos, Herbert Kapfer.